Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7. Dresden, den 28. April 1797. Um deinen Kleinen ist uns sehr bange gewesen, da besonders Schlegel Nachrichten haben wollte, dass es nicht gut mit ihm ginge. Es gehört wirklich viel Mut dazu, ein Kind zu inokulieren, wo man Zahnarbeit zu besorgen hat. Indessen kann dieser Fall wieder zum Beweis gegen die gewöhnlichen Besorgnisse dienen. Schreib mir ja gleich, wenn alles vorbei ist, dass du bei der Krankheit des Kindes nichts arbeiten konntest, war wohl natürlich. Jetzt wird es desto besser gehen, besonders wenn du mehr im Freien lebst. Ich habe diesmal auch mehr Liebe zum Landleben als andere Jahre und werde den Weinberg bald beziehen. Die Gitarre ist da und hat einen schönen Ton. Lass aber doch den Verfertiger wissen, dass er sich künftig beim Einpacken besser vorsehen soll. Der Kasten war nicht hoch genug und der Steg, an dem die Saiten befestigt sind, war losgebrochen, als das Instrument ankam. Noch wünschte ich von Otto einen ganzen Bezug Saiten zu haben, die man hier zum Teil gar nicht, zum Teil nicht so gut bekommen kann. Dein K.